letztlich die Schüler verdummen, in die Idiotie bringen und in eine lebensfeindliche Einstellung gegen ihre eigene Rasse bringen. Das muss man sich mal klarstellen. So herum wird es gemacht und deswegen Nachsicht mit den Bundesdeutschen. Ja? Viele sind durch solche Schulen gegangen und viele sind nicht so gewesen, dass sie irgendwie sich selbst dann Gedanken gemacht haben und dann stark genug waren, sich gegen diesen ganzen Zeitgeist zu wenden. Das muss man mal sehen. Also in einigen Punkten hattet ihr es schwerer, aber was den Schulunterricht anging, da hattet ihr es erheblich leichter als das, was also im Westen großgezogen ist, weil das viel perfide war, weil es viel perfider war, was da war. Schwarzer Kanal hier, da wusste jeder, das ist Absicht, das ist klar, das ist so. Aber die ganzen schwarzen Kanäle in der Bundesrepublik, die hießen nicht schwarze Kanäle, das sickerte über winzige kleine Bächlein überall. Zwar überall dieselbe Quelle, ja, das ist klar, aber dann überall die kleinen Bächlein und hier und da und da und da und man merkt es gar nicht. Das aber als Hintergrund. Deswegen konnte man ja depressiv werden in der Bundesrepublik, ich sage das mal, vor 89 über diese Entwicklung. Und da stellt man sich dahin, da haben wir das Fernsehen gegen uns, da haben wir die Schulen gegen uns, da haben wir die Politiker gegen uns, die Gewerkschaften, die Kirchen, alles ist gegen uns, alles volksfeindlich. Wie soll es besser werden? Alles verdummt, verblödet, sitzen vor der Glotze, Mallorca-Urlaub, das Wichtigste, was es gibt. Wie soll da noch mal eine Änderung kommen, bis es dann so weit ist, dass das deutsche Volk tatsächlich in den Orkus gegangen ist? So, und dann kam die Wiedervereinigung, der Aufstand von unten, der Mut hier, sich also mit einem starken Staat, der also hier über 85.000 Stasi-Spitze verfügt hat, über enorm starke Druckmittel und Bautzen, ist mit Sicherheit nicht so angenehm gewesen wie irgendein bundesdeutsches Gefängnis, der über eine enorm starke Abschreckung verfügt hat, über ein enorm starkes Spitzensystem und trotzdem wurde dieser Staat zu Fall gebracht. Das muss man sich sehen. Und das hat uns sehr viel, auch im Westen, das muss ich immer sagen, hat uns sehr viel Hoffnung gemacht. Sehr viel Hoffnung gemacht.